Ja, wir waren gestern beim 8. März bei der Demo und haben dazugehört. Vor allem waren wir auch mit am Laufen und abends haben wir dann im U-Betz noch einige Redebeiträge aufgenommen. Und jetzt kommen wir zum Interview und dann frage ich dich, wie fandest du es gestern? Es war mega gut. Also es waren so circa 700 Leute da. Das hat uns sehr gefreut und es war eine sehr bunt gemischte Demo mit sehr vielen Fahnen, Schildern, Transparenten, die Leute mitgebracht haben. Ich fand es auch sehr cool, dass ziemlich viele Erwachsene mit ihren Kids da waren. Und so generell fand ich die eigentlich auch relativ groß. So, also zum Vergleich jetzt zu vorangegangenen Jahren. Gut, jetzt waren auch 2 Corona-Jahre dazwischen. Aber ja, von dem her fand ich das echt ziemlich gut. Ja, wir hatten ja letztes Jahr schon eine recht große Demo, aber da war halt auch noch der Streik im Sozial- und Erziehungsdienst genau an dem Tag auch extra dazu gelegt und da waren halt viele Beschäftigten einfach noch mit dabei. Das war dieses Jahr tatsächlich auch wieder so, das fanden wir sehr schön. Sie war auf jeden Fall sehr, sehr lang und sehr, sehr groß und sehr laut und ausdrucksstark und kämpferisch vor allem auch. Dann war ja vormittags auch schon Veranstaltungen, jetzt quasi keine Kundgebung, aber trotzdem Aktionen. Davon habe ich jetzt nicht so viel mitbekommen, aber es gab da ja auch einen Treffpunkt mit Verdi, glaube ich. Genau, am Vormittag war vom Verdi-Haus eine Streikkundgebung vom Sozial- und Erziehungsdienst. Die sind am 8. März trotzdem auch zum Streik aufgerufen worden. Und es waren einige Kolleginnen aus Kitas und Jugendhäusern und der sozialen Arbeit da, wo wir auch als offenes feministisches Treffen einfach auch uns solidarisch dazugestellt haben, auch so wie im letztes Jahr, genau, um die Kolleginnen einfach auch aktiv auch zu unterstützen. Und viele von denen haben wir auch später dann bei der 8. März-Demo noch gesehen, was uns natürlich sehr gefreut haben. Nach den Redebeiträgen da gab es noch ein Frühstück und noch so Aktionen im Verdi-Haus selber, haben noch Schilder für die nächste Streikveranstaltung gebastelt. Wir durften auch ein kurzes Grußwort halten und auch nochmal auf die Demo aufmerksam machen und einfach auch mit den Kolleginnen und Beschäftigten einfach auch mal austauschen. Das war sehr gut und die hatten auch teilweise noch so Erinnerungen von unseren Aktionen letztes Jahr auch mitbekommen und im Kopf. Das hat uns sehr gefreut natürlich. Da ist natürlich cool, wenn da was hängen bleibt und nicht nur, naja, 8. März, da war irgendwas mit Frauen und so. Ja, also wie gerade schon gesagt, haben uns natürlich sehr gefreut, dass so viele Streikende auch irgendwie da waren, weil gerade auch so in Krisenzeiten sich die Situation von Frauen ja auch einfach immer wieder verschlechtert. Und die Sorgearbeit zu Hause halt wieder auf der Frau liegt oder weiblich gelesenen Person liegt. Und gerade wenn dann auch noch gestreikt wird und die öffentlichen Einrichtungen von Betreuung und auch Pflege irgendwie wegfallen, diese Sorgearbeit halt einfach immer zunimmt. Aber wir das halt voll unterstützen. Also die Streiks und hinter den Beschäftigten und in ihren Forderungen stehen. Weil wenn man sich mal anschaut, unter welchen Bedingungen die letzten Jahre einfach gearbeitet haben, wer willst du denn eigentlich arbeiten? Da gab es jetzt auch diverse Artikel, ich glaube auch in der Zeit habe ich was davon gelesen, so warum Menschen in der Pflege aufhören, in der Pflege zu arbeiten. Also jetzt brauche ich eigentlich keinen Artikel dazu zu lesen, um zu checken, dass man da keinen Bock mehr drauf hat. Nee, und auch also keine Ahnung. Klatschen, toll. Aber dass die Berufe halt echt mal auch anerkannt werden, dass sie dafür bezahlt werden, was sie an Arbeit auch leisten, sind halt Forderungen, die nicht nur Streikende betreffen, sondern wo sich eigentlich alle Menschen mit solidarisieren müssen. Weil wenn diese Einrichtungen zumachen, egal ob das jetzt Krankenhäuser, ob das Kitas, ob das Hort sind, dann fällt ein großer Teil einfach weg, dann merken die Leute, okay, scheiße, ich muss mein Kind irgendwie jetzt selber irgendwie versorgen, aber eigentlich muss ich selber Lohnarbeit, um selber Geld nach Hause zu bekommen. Und dieser Kreislauf funktioniert halt einfach nicht so. wir halt auch der Meinung sind, dass halt nicht nur die Betroffenen dafür einstehen müssen, sondern halt die breite Gesellschaft, um auch für den Arbeitgebern einfach den Druck zu machen, dass sie jetzt was tun müssen. Und das von Arbeitgeberseite gerade im Moment sieht es halt so aus, dass die ja noch nicht mal den Inflationsausgleich im Prinzip zahlen wollen, weil der ja in den nächsten Jahren wieder zurückgehen kann. Also es sind auch so absurde Argumentationen einfach. Genau, und deswegen stehen wir da auch voll dahinter und werden auch bei den nächsten Streikveranstaltungen auch wieder mit dabei sein. Genau. Ja, wundert mich eben, also generell, dass sie einfach noch neue Arbeitskräfte finden, so, weil ich denke, eigentlich hat da keiner Bock mehr drauf, aber klar, je nachdem, wenn man in prekäre Situation ist oder halt zwangsläufig vielleicht auch jemand noch miternähren muss, dann hat man eigentlich keine andere Wahl und muss halt dann dem Job auch nachgehen, den man vielleicht als erstes gelernt hat, aber ich gar nicht mehr ausführen möchte. Ja, voll. Und es war auch sehr schön, also auf der Auftaktkundgebung auf dem Stephansplatz hat auch eine Kollegin aus dem, die im Krankenhaus arbeitet, das auch nochmal in ihrem Redebeitrag einfach auch nochmal so stark gemacht, dass halt es nicht nur die Beschäftigten betrifft, sondern halt wir alle gemeinsam streiken müssen, um halt da auch eine Veränderung stattfinden zu lassen. Es leidet ja auch im Prinzip die komplette Gesellschaft darunter, wenn die Versorgung schlechter wird oder einfach keine Zeit ist da, weil halt eine pflegende Person quasi 20 andere im Krankenhaus betreuen muss und wenn dann jemand wegstirbt, weil es zu wenig Betreuung gibt, das wundert mich halt nicht. Das ist natürlich der schlimmste Fall und sollte nicht passieren, aber es ist halt trotzdem so. Außer dieser Rede von der Beschäftigten aus dem Krankenhaus hat auch noch eine Vertreterin vom Migrantinnenverein gesprochen mit einer sehr, sehr starken Rede zu der Perspektive von migrantischen Feministinnen, die ja auch nochmal eine andere Doppelbelastung einfach oder auch einer anderen doppelten Ausbeutung einfach ausgesetzt sind und da viel öfters ja auch nochmal sexualisierte Gewalt einfach auch nochmal ein Thema ist. Der war auch sehr, sehr bewegend. Einfach, aber trotzdem auch, also nicht auf so eine Tränendrüsen drückende Art und Weise, sondern auf eine empowernde und bestärkende Weise, dass Kämpfe halt verbunden werden müssen. So, das war so, glaube ich, auch so ein bisschen, zieht sich das ja auch in jeglichen feministischen Kämpfen einfach auch so durch, dass es nicht nur diese eine Perspektive geben darf, sondern dass man gemeinsam denken muss, gemeinsam handeln muss und die Wut und auf die Straße tragen. Sowas wie eine Zusammengehörigkeit, also dass man quasi nicht jeder seinen eigenen Kampf kämpft, sondern dass die Kämpfe A zusammenhängen und B, dass keiner halt auch alleine dasteht, sondern man einfach solidarisch gemeinsam da am Start. Und darum hat sich auch so ein bisschen dann der letzte Redebeitrag auf der Kundgebung gedreht. Der ging um internationale feministische Kämpfe und da nochmal den Schwerpunkt auf die Situation im Iran und vor allem auch nochmal Afghanistan mit aufgegriffen und den Fokus halt vor allem auf kurdische Kämpferinnen vor Ort gelegt, die ja auch schon seit Jahren einfach, also das ist ja jetzt kein Phänomen, das letztes Jahr irgendwie auf einmal angefangen hat, so, sondern das sind ja einfach Strukturen, faschistoide Strukturen vor Ort, die seit, ich weiß nicht wie lang, aber super lang einfach ja einfach schon existieren und dazu ja auch immer noch diese islamistische Komponente mit reinkommt. Und das war die kämpferische Rede am Ende dann noch. Just 'cause I was giving you a sad love, we're loud and bragging. wo wir dann danach uns aufgestellt haben und dann durch die Innenstadt gezogen sind mit so, so vielen Menschen. Ich stand an einer Situation am Friedrichsplatz, so am Eck, und der Anfang der Demo war schon wieder fast auf der Kaiserstraße und der andere ist gerade, das Ende ist im Prinzip gerade auf den Friedrichsplatz reingelaufen. Also es war so eine Masse an Menschen. Es war sehr schön, das auch zu sehen. So. Also ich war ganz hinten. Ich war eigentlich selber beeindruckt, wie dass immer noch Menschen vorne am Laufen waren, wobei es eigentlich schon um die Ecke ging, wo ich dachte, so, okay, ja, vielleicht sind es dann doch nicht so viele, aber es waren noch schon einiges. Ja, genau. Und dann kamen wir auf dem Kronenplatz an, den wir dieses Jahr in Clara-Zetkin-Platz umbenannt haben. Ich weiß gar nicht, ob man das am hinteren Teil so mitbekommt. Ja, nicht so viel. Genau, Clara Zetkin war Frauenrechtlerin, Kriegsgegnerin, Internationalistin, Sozialistin und Kommunistin. Und auf ihre Initiative hin wurde 1910 auf der zweiten internationalen sozialistischen Frauenkonferenz der Weltfrauentag ausgerufen. Und sie scheint bis heute auch immer noch eine der bedeutsamsten Vertreterinnen der proletarischen Frauen- und Arbeiterinnenbewegung. Ein bisschen als Hommage an sie. Und ihre, vor allem ihre Arbeit, die sie halt geleistet hat, haben wir den Platz nach ihr umbenannt. Genau, das war auch ein sehr schöner Moment, einfach auf den Platz zu laufen und zu sehen, da hängt jetzt so ein Schild, wo Clara Zetkin Platz draufsteht, und auch ein bisschen mehr Plätze, die nach kämpferischen Frauen benannt werden, in Karlsruhe zu haben. Ich glaube, ja, so generell die meisten Straßen und Plätze sind eher nach irgendwelchen Typen, ja, die jetzt vielleicht auch gar nicht so geile Sachen gemacht haben, irgendwie benannt. Ja. Da kann man schon was ändern dran. Ja, genau. Es gab in Stuttgart letztes Jahr schon so eine Aktion, wo viele Frauen verhaftet wurden dabei. Mhm. Auch schon im Vorfeld die ganze Zeit den Demozug gegängelt haben. Da auch ein bisschen an Solidarität an die Genossinnen in Stuttgart kam auch diese Idee auf, das auch in Karlsruhe zu machen. Genau, und hat sehr gut funktioniert. Ja, da gab es, glaube ich, auch Berichte drüber, dass da das Polizeiaufgebot auch relativ groß war in Stuttgart. Ja. War ich froh, dass es gestern nicht so war. Ja, wobei man leider doch auch sagen muss, dass wir leider auch erst am Schluss erfahren haben, dass während der Demo vier Genossinnen verhaftet wurden. Mhm. Und die wurden dann aufs Marktplatzrevier gebracht, also auch abgeführt und dort ED behandelt. Und es ist so ein vollkommen absurder und grundloser Vorwurf einfach, der da war. Die Sachen, die wir jetzt wissen, ist Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und dass eine Pressepersonen gegen das Vermummungsverbot verstoßen haben soll. Die wurde irgendwie kontrolliert und Genossen haben sich solidarisiert und wurden dann mitgenommen. Also wir wissen auch noch nicht 100% alles. Sie waren auch am selben Abend noch draußen. Aber genaueres gibt es dann bei uns auch im Bericht nochmal dazu. Wir stehen auf jeden Fall auch mit den Genossinnen noch in Kontakt. Aber es war, manchmal haben wir so auch das Gefühl, dass einfach gezielt nochmal gesucht wird nach irgendwas, wenn nichts passiert, wo sie einschreiten könnten. Ja, irgendwelche Gründe suchen. So, und genau, für uns ist das vollkommen grundlos und werden das auch nochmal im 8. März-Bündnis besprechen und einen Umgang damit versuchen. Weil das, also, weil wir haben es im letzten Jahr schon erlebt, also wir haben es ja gerade schon gesagt, in Stuttgart die Repression, aber auch hier in Karlsruhe wurde eine Genossin verhaftet, und so Repressionen gegen feministische Kräfte auch in Deutschland immer mehr zunehmen und auch die Argumente halt auch einfach immer vollkommen absurd eigentlich sind, so mit. Na, der eigentliche Grund ist wahrscheinlich Einschüchterung, aber es wird halt dann irgendwie einen Grund gesucht, um einzuschüchtern. Genau, und vor allem also dieses, hey, solange, ja, Frauenrechte sind voll wichtig und Feminismus voll wichtig, und aber sobald man halt seine Wut tatsächlich mal auf die Straße trägt oder der Demo nochmal eine andere Form von Ausdruck verleiht, weil man, keine Ahnung, Schilder mit Kabelbindern an Laternen befestigt oder so, das ist auf einmal dann ein Problem. Also solange Frauen und weiblich gelesenen Personen trotzdem noch eine sehr liebe Demonstration veranstalten, dann ist es okay, aber wir sind halt nicht lieb. Also doch, wir sind auch lieb, aber wir sind vor allem halt wütend aufgrund der Umstände, in denen wir die halt die ganze Zeit leben müssen, aufgrund des Sexismus, den wir alltäglich erleben. Und dass wir da dann dafür Repression erfahren, ist halt absolut nicht gerechtfertigt. So auf sämtlichen Grundlagen eigentlich nicht. Das ist, glaube ich, auch krasse Stigmatisierung von wegen, ja, Frauen dürfen schon sagen, wenn sie irgendwas aufregt, aber bitte lieb. Mhm. Ja, wütend werden darf man nicht, nee. Und dann ging es abends ins U-Bets und da war weiterhin Veranstaltung. Genau, dann wäre erstmal, es gab Infotische von allen Gruppen, die im 8. März-Bündnis drin sind. Und dann ging die Abendveranstaltung los. Es gab einen Redebeitrag von dem 8. März-Bündnis. Ich glaube, da ist auch ein Mitschnitt teilweise davon. Genau, da gab es noch ein Grußwort von der gewählten Bürgermeisterin von Van. Das ist eine Stadt in der Türkei. Genau, da war ich tatsächlich gerade bei unserem Infostand und habe es leider nicht gehört. Aber davon hast du auch einen Mitschnitt. Es gibt einen Mitschnitt, genau, den packe ich hier auch im Anschluss rein. Und genau, es war auf jeden Fall auch sehr bewegend, weil sie sich die Aufgabe gestellt hat, das Ganze auf Deutsch zu halten. Und das war ich ziemlich beeindruckend. Dann gab es noch einen Sketch von Krankenhaus Stadt Fabrik. Auch nochmal zu der Situation von Pflegekräften. Am Schluss ist noch eine Singer-Songwriterin aufgetreten. Genau, das war auch einfach ein schöner Abschluss, dann so in den Abend mit Musik zu enden. So im Großen und Ganzen war es eine sehr runde Veranstaltung. Es war nur am Ende sehr lang. Ich glaube, so bis um kurz nach neun, Viertel nach neun ging die Veranstaltung und dann haben wir noch aufgeräumt. Ich würde sagen, es war ein sehr erfolgreicher 8. März. Bis nächstes Jahr vielleicht. Vielen Dank für die Einladung. Gerne.